Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live, laut, lässig. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Sonntag. Willkommen zum Club-Ding mit mir, dem Flo. Heute gibt's wieder ganz viel neue Musik für euch in der ersten Stunde. Dabei sind unter anderem ein neuer Remix von Yolanda Be Cool für Purple Disco Machine, was ganz Neues von Diplo und Eats Everything und Green Velvet. Die haben gemeinsame Sache gemacht. Und die zweite Stunde wird dann von Florian Linsenmeier, aka Flo von Osterbrücken, bespielt. Er hat für uns einen einstündigen DJ-Mix gemacht. Fangen wir aber erstmal mit dem ersten Track für heute an. Der kommt von Friend Within, der hier James Hype und Craig David mit No Drama geremixt hat. Ganz viel Spaß damit! Dancing to a different tempo. Could just be an echo. I've been reflecting my perspective and now I know. The love is never simple, no matter high or low. And if it brings you pain, then it's okay for you to let go. We don't need no drama, don't need problems in my head. We don't need no drama, dance with my body instead. When the night falls on us one by one, we will forget everything of that drama. In a different lingo, you told me your heart broke. You've been reflecting, having blessings, now you know. The love is never simple, no matter where it goes. And if it brings you pain, then it's okay for you to let go. Things are never simple, I guess if you don't wanna change your mind, just gotta let me know. I told you before though, I just wanna dance with you, get involved. Forget all of this drama, it's getting old. And if it brings you pain, then it's okay for you to let go. We don't need no drama, don't need problems in my head. We don't need no drama, dance with my body instead. When the night falls on us one by one, we will forget every bit of that drama. Unser Ding. Club-Ding. Thank you. war gerade eben Juxek mit seiner neuen Nummer Cadenza hier beim Clubding. Und wir bleiben auch eher bei den hausigen Sachen, denn letzte Woche ist ein neuer Remix von Purple Disco Machines Bodyfunk erschienen. Er hat ja letzte Woche noch für uns einen Gastmix hier gemacht. Und jetzt haben Yolanda Be Cool aus Australien, kennt ihr noch von We No Speak Americano, einen Remix von Bodyfunk gemacht. Und den gibt's jetzt bei Clubding. Clubding. Die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. neue Nummer, die auf Spinnin' released wurde von Redondo. Das war gerade Pretty Baby. Kommen wir jetzt zu dem Tausendsasser unter allen weltweiten Produzenten, Diplo. Der Typ released ja wirklich jede Woche gefühlt mindestens 2 Tracks. Und jetzt gibt's sogar eine ganz neue EP von ihm. Die heißt Higher Ground und unter anderem ist da Hold You Tight auch drauf, den ich euch schon mal gespielt habe. Give Them ist auch drauf und ganz neu, den hat er zusammen mit den 2 Girls von Blondish und Carlo gemacht und die Nummer hört ihr jetzt. Ferric Dawn mit seinem Kandidaten für den Sommerclub-Hit 2019. Das war You Are The One. Kommen wir jetzt auch schon fast zum heutigen DJ-Set von Flo von heute. Vorher aber natürlich noch ein paar Tracks am Stück. Zuerst die Kollabo von Eats Everything und Green Velvet. Ihr Track heißt Complex und ist Freitag erschienen. Danach was Neues von Yousef auf seinem Label Circus Recordings und auch was Neues auf Swirl Records habe ich mit dabei. Die Playlist von heute, die findet ihr natürlich wie immer bei uns auf der Homepage auf unserding.de und dann klickt ihr auf Clubding. Jetzt erstmal Complex von Eats Everything und Green Velvet. It's not

unsagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. von Jet and The hier beim Clubding. Ganz neu auf Soul erschienen. Es ist 22 Uhr. Wir kommen zum heutigen DJ-Set. Das kommt von dem Saarbrücker Flo von, der quer in der Republik jedes Wochenende auflegt und auch ganz viel produziert. Er macht zum Beispiel eigene Bootlegs von Songs wie Wow, von Post Malone oder auch Galvanize von den Chemical Brothers. Letzterer, der ist auch in seinem DJ-Mix gleich zu hören. Das gibt's jetzt hier eine Stunde lang in the Mix im Clubding. Flo von für euch. Nobody likes the records that I play. Nobody likes the records that I play. Nobody likes the records that I play. Alright. Nobody likes the records that I play. Nobody likes the records that I play. Nobody likes the records that I play. Nobody likes the records that I play. Nobody likes the Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. Oh. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. I just wanna hang out with friends, dance all night. We have a fucking heavy. Let's go. You can ride my magic carpet. Get high with me. Come fly with me. Let's go. You can ride my magic carpet. Get high with me. Come fly with me. Let's go. You can ride my magic carpet. Let's go. You can ride my magic carpet. Let's go. We'll be right back. Unser Ding. Club-Ding. You're staring at me, that's fine, I'll just proceed. Laughing at the way you picture me. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Turn it out like this. On a mission. Turn it out like this. Feeling it.

roar on the floor. Unser Ding. Club Ding. Live Mix.